Nerdnet soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ja, was ist das hier? Was mache ich hier? Was erwartet euch jetzt in den nächsten zweieinhalb Stunden in diesem Podcast? Nun, in anderthalb Jahren Podcast, in anderthalb Jahren Nerd Nerd Nerd geht nicht immer alles so glatt, wie man sich das vorstellt. Und oft gibt es Aufnahmen, die einfach dann doch nicht die Qualität haben, um später in die Sendung aufgenommen zu werden. Entweder weil es Testaufnahmen sind oder weil man irgendwie dann doch das thematisch nicht einbinden kann oder ja, mein Gott, manchmal passt es einfach auch nicht oder es ist ein Glück oder es genügt einfach den eigenen Qualitätsansprüchen nicht mehr. Was ihr also in den nächsten paar Stunden hört, ist also tatsächlich Restmaterial, was eigentlich in den Giftschrank gehört, aber warum soll man den Giftschrank nicht einfach auch mal öffnen? Es wird also hauptsächlich Quatsch sein. Das ist aber durchaus so ein kleines Dankeschön für die Treue, die ihr uns gehalten habt in diesen anderthalb Jahren, die wir dieses Projekt fortgeführt haben. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich also wirklich auch im Namen aller Beteiligten für anderthalb Jahre Treue, für eure Mitwirkung zum Teil. Und naja, wer weiß, vielleicht geht's ja noch mal irgendwann weiter, vielleicht mit anderen Leuten, vielleicht mit einem anderen Konzept. Aber naja, die Marke Nerd Nerd Nerd ist auf keinen Fall tot, denn ja, wer weiß, vielleicht geht's noch mal irgendwann weiter. Ich wünsche euch in jedem Fall viel Spaß mit den nun folgenden mit dem nun folgenden Quatsch. Und ich weiß nicht, soll ich jetzt mal eben nochmal eben das Intro spielen oder soll ich mal, was spiele ich denn jetzt? Ja. Oder einfach nur so ein, hier einfach nur so einen ganz kleinen leichten Jingle, ja? Rudolf, guten. Was sehe ich da? Das ist ja furchtbar. Das ist eine Werbung? Das ist ein Ausschnitt aus Matt. Ach so, wie geht's? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Barf. Oh, Channel 51. Die größte Überflüssigkeit. Soll ich mal einfach mit meinem Guilty Pleasure und lese das gleich? Ja. Ich gucke unheimlich gerne die ZDF-Serie Rote Rosen. Die ZDF-Serie Rote Rosen? Ja, das ist wirklich peinlich, weil du kennst die nicht mal. Das ist auch gut so. Irgendwie so eine komische Soap-Telenovela-Kacke. Das hat dir der Teufel gesagt! In my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Und zwar, ich bin so einmal die Woche bei meiner Oma und ich gucke ja zu Hause gar kein Fernsehen mehr. Aha. Und die Sache ist, dass ich dann gerade in der Anfangszeit froh war, wenn mal irgendwo überhaupt ein Fernseher lief. Mhm. Weil mir dann ja auch egal war, was gelaufen ist, Hauptsache irgendwo Fernsehen. Weil es ist ja tatsächlich, du gehst, dann kommst du nach Hause, machst den Fernseher an, scheißegal, was läuft, Hauptsache Berieselung. Und das habe ich ja bis heute. Und meine Oma guckt jeden Tag, also Wochentag, um 2.10 Uhr, also 14.10 Uhr, die Serie Rote Rosen. Worum geht's da? Rote Rosen ist eine Familienserie. Da ist immer eine Frau, also so auf so Arztroman-Niveau. Eine Frau ist da immer im Mittelpunkt, um die es dann geht. Ja. Und dann gibt's eben ganz viele Nebencharaktere. Aha. Und diese Nebencharaktere, das sind halt teilweise, so wie man sich das vorstellt in so einer Soap oder Daily Novela oder whatever, das sind so die Intrigante und der Sektenführer und dann gibt's viele Kinder und alle sind, das ist total faszinierend. Alle sind irgendwie miteinander verwandt oder bekannt. Also die kennen sich teilweise von früher und dann sind das alte Freundinnen und dann ist der eine aber der Cousin von dem anderen und der andere die Halbschwester und dann ist ja. aber davon die Halbschwester mit ihrem Cousin ins Bett gesprungen und hat den Freund betrogen und dann kommt eine Frau, die war dann ein Jahr lang in Griechenland, hat da so eine Käsefabrik geleitet, währenddessen sind die fremdgegangen und das ist geil. Aber es ist was ich merke, ist die Sendung, also die Folgen sind gut geschrieben. Also das kann man der Serie nicht vorwerfen. Die Schauspieler, die sehen alle unverschämt gut aus. Also da gibt's nicht eine hässliche Frau oder einen schlecht aussehenden Mann. Das war schon unverschämt. Unter anderem spielt Anja Franke damit. Anja Franke hat damals vertretungsweise für Peter Lustig, glaube ich, mal Löwenzahn gemacht vor. Es gab eine Frau bei Löwenzahn? Ja, es war auch nicht Löwenzahn, sondern es war mittendrin. Mittendrin war ja so, also Löwenzahn war ja immer so für Kinder und so ein bisschen. Ja. Und mittendrin war immer so eine Art Umweltmagazin. Und eine Zeit lang konnte Peter Lustig das nicht machen aus gesundheitlichen Gründen oder vielleicht, weil man ihn da austauschen wollte. Und dann hat Anja Franke das eine Zeit lang gemacht. Okay. Und die spielt jetzt wieder mit bei Rote Rosen. Auch mitgespielt eine Zeit lang als Hauptperson hat da Isabel Varell. Oh. Die kennt man heutzutage vielleicht nicht mehr. Nee. Die hat eine Zeit lang mal bei 9 Live moderiert. Wodurch Isabel Varell aber in meinem Gedächtnis immer bleiben wird, sie hat die Titelmusik gesungen zu oh Schreck, das Kind ist weg. Sagt ihr das noch was? Nein, überhaupt nicht. Das war immer, oh Gott, das ist auch so eine tolle Serie aus meiner Kindheit. Das war so eine Serie, da ist immer ein Kind weggelaufen am Anfang, in verschiedenen Familien. Aha. Und dann waren da immer so ein kleiner dicker Polizist und ein großer langer Polizist. Und die haben immer versucht, die Kinder zu suchen. Und Isabel Varell hat immer das Titellied dazu gesungen. Und ich hatte panische Angst vor Isabel Varell als Kind, weil die da immer so wirklich in die Kamera reingeschrien hat. Oh, schweig, das Kind ist weg. Und die hat auf jeden Fall auch mal eine Zeit lang bei Rote Rosen mitgespielt. Ja. Da sind unheimlich sympathische Leute, die da spielen. Da sind tolle, also auch gute Schauspieler, unbekanntere Schauspieler, die man sonst so nicht kennt. Eben so für typische so Rosamunde Pilcher-Verfilmungen. Mhm. Dafür kann man die nehmen. Ne? Aber ich gucke das hin und wieder mal gerne. Ja. In jeder zweiten Szene sage ich, und gleich wird es noch verrückter, denn gleich kommen die Außerirdischen und meine Oma killt mich dann meistens schon gleich. Das erinnert mich, früher habe ich mit meiner Ma so ganz, ganz, ganz, ganz früher Verliebt in Berlin geguckt. Und dann habe ich der Anfang der Episode gesehen. Das war mit Alexandra Neldl, ne? Mit dieser hässlichen, ja. Dieser Werbeagentur, ne? Ja. Also Ugly Betty im Prinzip, die deutsche Ugly Betty, ne? Ja. Ja. Den Anfang habe ich gesehen, wo sie da in den neuen dieser Firma ist und dann das Ende und dann heiratet sie auch wirklich diesen Firmenboss, in den sie dich dann am Anfang verliebt und dann platziert jemand auf der Hochzeit eine Bombe. Ja, aber das ist normal für diese Sendung, dass da irgendwann irgendwo was passiert, das ist bei Rote Rosen auch passiert. Da war eine ganze Zeit lang, waren da zwei Italiener. Ja. Lorenzo und seine Cousine, glaube ich. Und das war so eine Benita hieß die. Und das waren... Das Mafiosis. War so ein, nee, er war so ein Betrüger, so ein Kunstbetrüger. Okay. Der ist dann irgendwann, das war auch total abstrus, der ist dann irgendwann von ihr, also vorher schon, einfach in den See geschubbt worden, ertränkt worden, irgendwo drangebunden worden und dann in den See geschubbt worden. Und dann hatten die aber zur gleichen Zeit eine Storyline, dass der See vergiftet ist. Und dann habe ich dann gesagt, boah, ich warte auf den Tag, wo die anfangen, den See auszubuddeln und einen toten Italiener finden. Und irgendwann sind die angefangen, den See auszubuddeln. Und dann ja, wir machen eine Bodenprobe. Und dann hast du den toten Italiener gefunden. Und dann Seele. Und er war ein Mutant. Da habe ich noch drauf gewartet, dass ich dachte so, hey, ist ja bald Halloween, vielleicht kommt dann Lorenzo wieder als Zombie oder so. Ah, herrlich. Das ist so eins meiner total schlimmen Guilty Pleasures. Einfach so mit dem Soundtest. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ja, bei mir auch. Gut, dann machen wir einfach so. Ja. Sommerpause. Ja. Wir sind mitten in der Sommerpause. Und obwohl ich eigentlich mal irgendwie in Erinnerung hatte, dass wir in der Sommerpause keine neuen Sendungen produzieren wollten. Und wir sind eigentlich zeitgemäß mitten in der Sommerpause, Tobi, ne? Ja. Das stimmt wohl. Es ist gerade so irgendwie Ende Mai. Wir sitzen hier schön, ich glaube so 10, 15 Meter von meiner Wohnung entfernt. Schön lecker an der Ems. Gemütlich, haben eben Enten mit Brot beworfen, auch mit Brötchentüten. Ja. Und Tobi hat seine Cola-Flasche kaputt getreten. Nein, nicht wieder heile. Oh mein Gott, was war das? Das ist eine sehr aufgeblasene Flasche. Ja, die Fische. Alter, so. Alle gleichzeitig. Das war eine Choreo. Das ist ja richtig, ey, so. Also. Da kommt der Lappen wieder. Entschuldigung. Das ist ja auch noch. So weggelappt. Weggelappt. Verkehrt. Hin und her gelappt. Lappen, ja. Entschuldigung. Das ist immer noch die Brottüte. So. Will die auch was sagen? Kontenance. Gott sei Dank habe ich jetzt hier wahrscheinlich Musik eingespielt. Wenn ich rausfinde, was das für ein Lied ist. Was ist das? Ich weiß nicht. Okay. Da, guck mal, Boot! Da, guck mal, ein großes Boot. Siehst du das Boot nicht? Ich dachte, wieder dieses Boot sieht. Ist das hinter dem da? Hinter dem einen kleinen Boot ist ein größeres Boot. Ein Babuschka-Boot. Ein Babuschka-Boot. Ein Boot-Boot. Boot-Boot-Boot. Ein Boot in ein Boot in ein Boot. Das ist aber selten, dass die Boote langfahren. Das ist, glaube ich, das Emsköpken ist das, glaube ich. In was? Emsköpken. Ja, eine Splitterscheibe, Dingsbums. So, wollen wir noch von vorne anfangen? Ja. Wo fahren die denn hin? Hey, was geht ab? Wir machen euch alle nass mit dem Rasenmäherantrieb. Was soll das denn? Das ist eine schwimmende Hütte. Mich auf dem Wasser. Man mieten. Mich kann man mieten. So viele die Geräusche, wenn ich mein Gesicht ins Wasser gehalten habe und dann so. Ich meine, ich kann die Geräusche auch machen und du hast auch das Gefühl, als wenn du dein Gesicht im Wasser hast. Was? Say it, don't spray it. Of course. Auch das. Und deines. So. Obwohl wir ja gesagt hatten, wir produzieren jetzt in den Sommermonaten keine weitere Sendung, sitzen wir jetzt schon wieder mitten in der Sommerpause und produzieren eine Sendung, ne, Tobi? Ja. Ja, sagt er. Machen wir. Was machen wir denn, solange das Boot hier noch im Hintergrund wegbootet? Was machen wir denn heute? Ich singe gerade ein Lied in meinem Kopf. Ja, wie geht das? Erdbeereis. Mit Sahne. Oh. Sexy Eis, Banane, irgendwie sowas. Sexy Eis mit Kirsche. Dir ist schon klar, dass das GEMA geschützt ist. Das kann ich also niemals in der Sendung verwenden. Ja, ich weiß, aber ich kann mein Brain shit immer aus. Willkommen, Kollegia. Nachdem wir ja eigentlich gesagt haben, das ist übrigens der dritte Anlauf. Nachdem wir eigentlich gesagt hätten, dass wir im Sommer. Es reicht. Ich sag doch gar nichts. Du nicht. Obwohl, weil du hast einen Vogel, aber. Was sitzt der denn? Okay. Ja, nochmal. Danke. Ja. Nochmal. Das ist sehr gut. Gib mir alles. Ja, das ist schon, sehr viel Schönes dabei. Auch hier mal geschützt. Nachdem wir eigentlich gesagt hatten, dass wir im Sommer keine weitere Sendung mehr produzieren, sitzen wir jetzt hier schon wieder, ne, Tobi? Ja. Wie kann auch schon gesagt. Ich hab's mal vorne an. Intro, die Lüfte. Ich bin manchmal so furchtbar müde. Nachdem wir ja eigentlich gesagt, jetzt beruhig dich. Das ist nicht so lustig. Schon. Was ist nachher jetzt? 5 Minuten, hast du es, glaube ich, 6-mal gesagt jetzt. Du hast ja keine Ahnung, dass ich das. Hier sind Hintergrundgeräusche. Ich kann das nicht schneiden. Das heißt, wenn du die ganze Zeit hier so reinkriegst und deine dämlichen Kommentare machst, muss ich von vorne anfangen. Dass ich immer ausklappe. Ja. Jetzt. Schlonzig. Kriegst mich nicht mehr mit, musst du so ein neues Dings hier aussuchen. Schlonzig. Muss ich jetzt rausdrücken. Also. Schlonzig. Gedöns. Mach mal Anwiegerboning. Okay. Mach Tütwiegel. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe steht schon die nächste Schlampe für mich frei. Schulz, Schulz, Schulz. So nach dem... Ich bin manchmal so wahnsinnig müde. Ist der Karl gar nicht dabei, ne? Nein. Fuck. The Duck. Das heißt, ich vergesse das unter Garantie wieder, das irgendwie bei mir rüberzuladen. Das ist ja jetzt so lustig. Ding. Ich vergesse das gerade wieder. Nachdem wir ja eigentlich gesagt hatten, dass wir in den Sommermonaten gar keine Sendung produzieren, sitzen wir jetzt mitten in einer Sommerpause, die gerade irgendwie angefangen hat. Was? Aber irgendwie, nachdem die Sommerpause angefangen hat, ja. Wir produzieren schon wieder. Was machen wir hier? Wir sitzen jetzt gerade an der Ems. Ja. Und hatten jetzt gerade spontan entschlossen, uns was aufzunehmen. Richtig, weil wir haben nämlich noch so ein bisschen Material in petto, was wir euch, oder schütten eine Dose auf den Kopf und dreht sich. Also diese Fische, das sind so ein paar... Also tut mir leid, aber ich finde diese Natur natürlich super faszinierend. Also auch diese ganzen Piepsgeräusche und Motorgeräusche von Fahrrädern und... Und ich habe das wirklich gesagt. Nachdem wir also jetzt schlafen... Es ist nicht so lustig, ich muss wirklich von vorne anfahren. Die Achte jetzt. Nein, die Achte. Das kommt hinten an die Sendung dran, die Sendung wird 3 Stunden. Die Dose hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Tut mir leid, aber die schwamm daher und drehte sich plötzlich. Nachdem wir eigentlich gesagt hatten, dass wir im Sommer gar nicht produzieren wollen, sitzen wir jetzt hier tatsächlich kurz nach Beginn der Sommerpause schon wieder und produzieren. Tobias, jetzt musst du wieder was sagen, dann entwickelt sich ein Gespräch. Ja, wir sind ernst, das Wetter ist schön. Wir haben unsere Sitzkissen dabei. Ja. Und wir sitzen ja auch nicht ohne Grund hier und nehmen irgendwas auf, sondern wir haben ja noch so ein bisschen Material im Petto, was euch bisher ja verborgen geblieben ist. Nämlich, es gibt ja so eine Begebenheit damals, das muss letzten Herbst gewesen sein. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, wann wir das gemacht haben, irgendwann im Spätsommer oder sowas mal eine Folge Kochstudio aufgenommen. Ja. Genau, ich warte nur auf eine Reaktion von dir, weil man sieht nicht, dass du nix oder irgendwelche zustimmenden Gesten machst. Ich weiß, ich habe gerade Kochstudio gemacht, weil das war unser vorher erdachtes Intro und das ist so, wie es wir geplant haben, nie rausgekommen. Wir haben zu dem Zeitpunkt Salat gemacht, mit dem Hirtenkäse, Mais und Kidneybohnen drin waren. Ja, aber das ist ja veröffentlicht worden. Oh, fuck. In Folge 2. Tja, hättest du mal gehört, was wir da in den letzten Dreivierteljahr ohne dich gemacht haben? Tobi, nachdem wir jetzt... Ich muss nochmal von vorne anfangen, das gefällt mir alles nicht, nein. Nein. Ja. This is my horse is amazing. Look at this, mate, it tastes just like raisin. God. Where the lemonade is made, sweet lemonade, sweet, sweet lemonade. Ich hab noch eine Dose. Die Ems wird richtig dosiert. Out. Und los. Die 10. Versuch mal, wenn ich was sage und so in deine Richtung gucke und nichts mehr sage, sondern so erwartungsvoll dich angucke. Ja, dann musst wenigstens, du sagen. Wenigstens irgendwie ja oder drauf einzugehen. Ja. Ja, aber dann, das mache ich nicht unabsichtlich, sondern damit du eine Chance hast, auch da was zu sagen. Okay. Und wenn dir nichts dazu einfällt, dann schüttel einfach mit dem Kopf. Okay. Ja? Mhm. Nein! Ich will das nicht. Keine Lust auf Schinkenfuß. Fleischfuß. Die Geschichte muss ich übrigens erzählen. Nein. Noch? Niemals. Auch wenn das jetzt ein bisschen schwul klingt, aber Tobi verbringt öfter mal die Nacht bei mir. Das erzähle ich jetzt nicht. Jedenfalls habe ich Tobi gefragt, ob er meine Fleischwurst haben möchte. Das ist, finde ich jetzt gerade gar nicht lustig. Nee, ich habe nur die Hälfte gegessen, weil das schmeckt irgendwie komisch. Einmal davon abgebissen und dann hast du nicht mehr geschmeckt. Ach, plötzlich weg. Einmal abgebissen. Habe ich dich kürzer gezogen. Hast du ein Guilty Pleasure? Willst du jetzt machen? Oh, mir will gerade nichts einfallen. Ich hätte noch ein zweites. Ja, erzähl weiter. Ich gucke unheimlich gerne die Ludolfs. Kennst du die Ludolfs? Die in Schrottplatz? Richtig. Ah. Die Ludolfs, die haben, das waren mal vier Brüder. Einer davon ist leider vor anderthalb, zwei Jahren gestorben. Oh. An Altersschwäche oder so, kommen wir gleich aber auch nochmal zu. Mhm. Die Sendung geht im Prinzip so, dass diese vier Brüder, diese Autoverwertung haben Ludolf. Mhm. Und die vier Brüder können unterschiedlicher nicht sein. Du hast einmal Peter Ludolf, das war der Lagermeister, der hat das ganze Lager in seinem Kopf, der hat riesige Haufen aufgetürmt an Schrottteilen, Einzelteilen für Autos. Hm. Der kennt das alles auswendig. Dann hast du Günther, das ist der Telefonist. Und Telefonist heißt, er sitzt den ganzen Tag auf seinem Drehstuhl, guckt Löcher in die Wand und geht ans Telefon, wenn es klingelt. Dann das Telefon klingelt, er sagt, Ludolf, Guten. Das spielt irgendwo im Westerwald, da reden die so. Dann wartet er kurz ab, was der Kunde haben möchte. Dreht sich rüber zu Peter, der einen Tisch weiter sitzt auf seinem klapprigen alten Stuhl, am Knacken ist, am Pennen ist. Und sagt, Peter, brauchen 33er Fröbel mit einem Schnürkranz für einen Golf. Und dann sagt Peter, ich muss mal eben relaxen. Haben wir da oder haben wir nicht da? Ne? Und dann sagt Günther meistens, ja, müssen Sie morgen nochmal wieder anrufen und legt auf. Und in der Werkstatt hast du dann Manny und Uwe. Uwe ist der älteste von den vier Brüdern und Manny der jüngste. Und das merkt man. Uwe ist so ein kleiner, dicker Zwockel mit einem Afro. Ne? Also total, die sind auch alle total ungepflegt und schmandig und ölig. Ne? Das sind halt mehr Handwerker. Ne? Dann merkst du es halt, dass das Leute sind, die arbeiten müssen. Und Manny ist ein bisschen doof. Der ist so kindlich. Also wenn ich alt und jung meine, Uwe ist um die 60 zu dem Zeitpunkt, wo die Sendung gedreht wurden, und Manny um die 40. Und Manny ist wirklich ein bisschen kindisch im Kopf. Der ist auch irgendwo ein bisschen zurückgeblieben, aber das sind feine Kerle, alles nette Leute, die wollen niemandem was Böses. Und allein dieses Zusammenspiel aus diesen vier total unterschiedlichen Menschen, so ein Uwe, der dann irgendwo auch der totale Frauenheld ist, das ist der einzige von den dreien, der glücklich verheiratet ist mit Kind und Enkelkind und sowas. Ne? Die anderen, also Günther war mal verheiratet, dem ist die Frau aber weggelaufen, ich glaube, die ist sogar fremdgegangen, sie hat ihn betrogen. Jawohl. Dann hat sich sie von ihm getrennt, über diesen Schmerz ist er nie hinweggekommen. Der isst den ganzen Tag nichts, siehst ihn selten mal, höchstens mal ein Stück Kuchen oder sowas. Also in einer Folge hat er mal Geburtstag und dann isst er morgens mal ein Stück Kuchen. Ja. Ansonsten ernährt er sich von Instant-Kaffee und Zigaretten. Und das dürfte dann auch der Grund sein, warum er dann irgendwann auch gestorben ist, weil... Dürfen wir darüber überhaupt lachen? Es ist, ja, man kann darüber lachen, weil es ist einfach aus sich heraus sehr skurril. Hm. Weil die Serie, oder der Reiz dieser Serie ist eben diese Skurrilität. Hm. Du machst dich über die Leute nicht lustig, aber teilweise sind die Situationen einfach total absurd. Die kriegen dann in jeder Sendung, haben die so ein überspannendes Thema. Sie sagt im Motto, sitzen in ihrem Wohnzimmer, in ihrem Aufenthaltsraum oder sowas, wo die immer dann sich unterhalten und reden dann über die Hippie-Zeit. Ja. Und beschließen dann, sich aus dem eigenen Fundus einen VW Bulli zu holen, den anzumalen und dann einen auf, Achtung, Powerflower zu machen. Und schreiben das auch so falsch dann auf das Auto drauf mit Lackfarbe und Fingerfarbe und machen Patsche-Patsche-Pfoten da dran. Und dann rennt Peter dann, der ist auch so ein bisschen kindlich im Kopf. Und du musst dir Peter vorstellen, der sieht aus, weiß ich nicht, richtig dick und schwarzes, immer das gleiche schwarze T-Shirt an, schwarze Jogginghose, Schlappen, ungepflegte, flatterige Haare, fusseligen Bart und sowas. Ne? Also unfassbar, also hat auch wirklich eine Erscheinung. Und dann steigt er aus dem Auto raus, setzt sich irgendwo auf eine Wiese und das Erste, was er macht, ist Powerflower! In einer Folge wollen sie in die alte Heimat ihrer Großmutter fahren und landen dann irgendwann in Thüringen und treffen dann da auf eine Gruppe Thüringer, die gerade da am Würstchengrillen sind und laden sich da beim Grillen ein. Und die haben so einen alten russischen Truppentransporter auf dem Gelände stehen, mit denen wir dann durch die Wallemucken fahren wollen. Und die anderen kommen natürlich, weil sie halbwegs schlank sind, kommen so ohne Probleme in diesen Transporter rein. Mhm. Der Einzige, der natürlich mit seinem Gewicht da nicht reinkommt, ist Peter. Das heißt, Peter sagt, ich lauf mal. Und dann siehst du diesen riesigen Truppentransporter über diese Wiese klettern und ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Und dann hinten dran läuft Peter mit seinen Schlappen über die Wiese und schreit, Thüringen! Und dann fahren die immer irgendwelche Rennen, eine Folge. Es ist auch wirklich immer herzergreifend. Das sind einfach nette Leute. Mhm. Man macht sich über die nicht lustig, aber die Situationen sind oft einfach so skurril. Die kommen aus dem Westerwald, die kommen aus Dernbach. Dernbach hat ungefähr 1000 Einwohner. Die kommen aus einer ganz, ganz kleinen Welt. Mhm. Und ich interessiere mich überhaupt nicht für Autos. Da kannst du mich mit jagen, das ist mir komplett egal. Das ist die einzige Sache, mit Autos nicht mehr angucke. Mhm. Nein. Wer das noch gucken möchte, es kommt jeden Tag um Viertel, also werktags um Viertel nach 12 auf D-Max. Kann man mal reingucken. Man macht sich nicht über die Menschen lustig, die sind natürlich sehr speziell und anders, aber es sind einfach die Situationen, die dann einfach so skurril sind, dass du wirklich lachen und schreien vor Lachen und teilweise auch mit Tränen in den Augen vor Lachen da sitzt, weil du denkst, das kann jetzt gerade nicht wahr sein. Also essen können die auch, wie die Weltmeister. Da können wir, aber das Kochen bei den Nudeln ist auch super. Peter Ludolf kocht in fast jeder Folge Nudeln. Mhm. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gehört. Und Peter Ludolf hat den Satz geprägt. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Hallo, hier ist Tobias und ich bin hier mit Steffen. Hallo. Hallo. Und wir haben uns gerade zusammen den Film Jurassic Park angeguckt, den ersten Teil. Ich denke, das war 1993, wo er erschienen ist. Ja. Okay, Steffen fängt mal an, darüber zu erzählen. There it is. Welcome to Jurassic Park. We've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet. The most phenomenal discovery of our time. How'd you do this? Becomes the greatest adventure of all time. Can I touch it? Sure. Universal Pictures presents. You feel that? Hold on to your butts. A Steven Spielberg film. Senses are failing all over the park. Yeah, that's nice. Gotta go. An adventure. Look out! Go! I can't get Jurassic Park back online. 65 million years in the making. Jurassic Park. Du hast ein Pärchen von Paläontologen, die da irgendwie dann von so einem ultra-mega-reichen Opa engagiert werden, um im Prinzip dieses Projekt, diese Insel, diesen Freizeitpark, den der da errichten möchte, abzusegnen. Als nach dem Motto, ja, das ist alles in Ordnung. Und ne, wenn sie sagen, dass der Park toll ist, dann sind auch die Investoren befriedigt und wir können den Park eröffnen. Und jetzt kommen eben dieses Pärchen, gespielt von Sam Neill und irgendeiner Frau, von der ich den Namen vergessen habe, ist auch nicht so wichtig. Blond, Brüste, Po. Das trifft auch. Das sind die wichtigsten Eckdaten. Aber bis auf Blond trifft es auch auf dich zu. Und mit dabei ist auch der großartige Jeff Goldblum, der mit als, ich glaube, Genetiker oder sowas. Ja, Vertreter der Chaos-Theorie. Naja, Genetiker und er selber ist natürlich Vertreter der Chaos-Theorie und sagt, mehr oder weniger, das, was schief gehen kann, geht auch schief. Und rät dem der Richter dieses Freizeitparks einfach davon ab, weil er die Risiken nicht bis zum Ende nicht bedacht hat. Genau. So, und dann, das ist also das Setting, und dann irgendwann gucken die sich das an. Dazu kommt dann kommen noch die Enkel. Und der Staatsanwalt, ein Anwalt der Investoren. Anwalt der Investoren. Und die gucken sich dann zusammen die Insel an und verschiedene Einrichtungen. Und es kommt, wie es kommen muss. Es gibt den Bösewicht. Der hat halt 1,5 Millionen Dollar geboten bekommen, dafür, dass er halt Proben von diesen Dinosauriern klaut, um deren eigene Forschung voranzutreiben. Weil er selber schlecht bezahlt wird für den Job, den er da macht als Programmierer. Und da eigentlich auch nicht ernst genommen wird, weil das war so Anfang der 90er Jahre, so dass Hacker oder Computerfreaks nicht so wirklich ernst genommen worden. Ja, man sagt eigentlich Hacker. Und er fühlt sich da einfach auch ein bisschen unterbewertet. Und wie es natürlich kommt, wie es kommen muss, die große Katastrophe, alles kommt zum anderen. Es gibt einen großen Tropensturm auf der kleinen Insel da irgendwo bei Costa Rica. Und der dicke Nerd, der da arbeitet, legt dann, weil er natürlich die Sachen klauen möchte, die kompletten Sicherheitssysteme lahm. Und die Dinosaurier brechen aus. Und ole ole, hier haben wir unseren Action-Horrorfilm. Also ein Horrorfilm an sich würde ich ihn jetzt nicht betiteln, aber es ist auch noch eine andere Zeit. Ja, es ist, nein, auch ganz ehrlich. Es ist noch ein Jahr vor meiner Geburt, dieser Film. Und was fandest du gut an dem Film? An dem Film fand ich gut, Jeff Goldblum? Ja, der hatte gute Gags tatsächlich. Das ist immer so lustig, dass immer der Jude in den Filmen die Witze machen muss, ne? Ja, das wurde auch bei, wenn ich das kurz erwähnt habe, bei The Big Bang Theory wurde das ja auch erwähnt. Ja. Bernadette, das ist die Freundin von dem Juden, und sagt so, du bist so witzig, du könntest Stand-Up-Comedian werden. Und meinte er, ach, ein jüdischer Stand-Up-Comedian, das wäre ja mal was Neues. Ja, genau. Die Gags waren gut. Der ist halt so mit Lederjacke und offenes Hemd und Kettchen und Rockstar. So wie. Also der hat auf jeden Fall immer so ein bisschen Sarkasmus da reingebracht. Mhm, der hat den Laden etwas witziger gemacht tatsächlich. Und so als Gegenpol dazu war immer so Sam Neill, der so als sehr sachlicher und gefasster Mensch da agiert hat und immer versucht hat, die Situation auch zu retten. Die beiden zusammen waren auf jeden Fall immer so ein bisschen Zündstoff. Er sagt dann, glaube ich, auch, ja, wie ich habe hier Wissenschaftler hingebracht und sie bringen mir einen Rockstar. Was ich gerne an dem Film gesehen hätte, das wäre noch vielleicht in diesem Dreiergespann noch ein mehr Zündstoff, einer, der halt sehr biblisch eingestellt ist und der dann gar nicht an diese ganze Schiene glaubt, von wegen Evolution. Und wenn er erst dann miterleben würde, wie diese Evolution tatsächlich war damals, und diese grundlegenden Sachen der Bibel einfach mal erschüttert werden. Ja. Das hätte ich gerne in einem Film gesehen. Ich meine, das wäre jetzt eine Sache, die mich interessiert hätte, wie diese Reaktion dargestellt werden würde, aber. Das hätte in die Zeit nicht gut reingepasst. Das Problem an der Nummer ist, wenn du wirklich darstellst, dass da Leute sind und die erschaffen Leben aus dem Nichts, dann ist das ja genau der Gegenbeweis zur Schöpfungstheorie. Ja. Ne? Das meine ich. Da hätte jetzt jemand, der religiös gewesen ist oder sowas, nur gestört. Weil der hätte jederzeit nur gesagt, oh Gott, und das ist nicht im Gottes Sinne und sowas. Der hätte den Film tatsächlich gekillt. Und das wäre zu viel gewesen. Und du hast eigentlich mit Jeff Goldblums Rolle in dem Fall, der sagt, so, sie haben einfach nicht zu Ende gedacht, was passiert. Er sagt dann ja auch irgendwann, gibt es diese Analogie, Gott erschafft die Dinosaurier, Gott tötet die Dinosaurier, Gott erschafft Adam, Adam tötet Gott, Adam erschafft die Dinosaurier, und dann sagt sie ja hinterher, der Dinosaurier tötet Adam. Das hattest du Anfang der 90er Jahre noch sehr stark. Da waren immer Sie ist eine sehr starke Feministin. So. Ja, genau. Wie oft hast du den Film vorher schon mal gesehen? Ich denke 3 bis 4 Mal. Wann war das letzte Mal, dass du den Film gesehen hast? Das ist einige Jahre her. Einige Jahre her. Was ist dir an den Special Effects jetzt besonders aufgefallen seitdem? Ja, ich muss sagen, man ist jetzt andere Sachen gewöhnt. Durch die neuere Technologie hat man jetzt ganz andere Qualitäten für die Filme. Weil für diese Zeit fand ich das eigentlich ganz gut gemacht. Also ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde sogar, dass die Special Effects sehr gut gealtert sind. Man kann sich den Film von den Special Effects immer noch sehr gut angucken. Ja, das Suppengemüse. Das bleibt drin. Scheiße. Was auffällt, und das ist das, was ich für die Filme in der Zeit immer besonders schön fand, ist, die haben auch Puppen eingesetzt oder eben diese großen Animatronics. Dadurch wirken Sachen nochmal echter. Ich habe mich wahnsinnig oft, also gerade bei der Szene, wo der Dicke dann die Kontrolle über sein Auto verliert und dann von diesem Spuckdino angegriffen wird, gerade in der Szene habe ich mich sau oft an den Gremlins erinnert gefühlt, weil dieser Spuckdino auch so von der Bewegung her, so etwas so dieses Zackelige und dann auch so diese wackelnden Ohren und sowas, ne? Der sieht einfach wirklich wahnsinnig aus wie ein Gremlin, was ja auch, glaube ich, ein Steven Spielberg-Film ist. Ja, tatsächlich. Ne? Und ich müsste nochmal nachgucken, wer da für die Figuren zuständig ist, da in dem Fall. Ich wüsste jetzt nicht, ich würde es nochmal nachreichen, in die Shownotes mit reinschreiben. Wer da für die Animatronics zuständig ist. Ist also wirklich hingegangen, hat einen riesengroßen Tyrannosaurus-Kopf gemacht und hat, also bevor man wirklich unnötig irgendwelche digitalen Effekte benutzt hat, die da auch sehr gut eingesetzt wurden, teilweise so, dass man es gar nicht gemerkt hat. Beispielsweise, erinnerst du dich an die Szene, wo die Velociraptoren hinterher diese Station angreifen? Mhm. Und dann gehen die noch in den Lüftungsschächte. Und dann müssen für bestimmte Szenen konnten ja nicht die Kids, nicht die Kinder genutzt werden, sondern natürlich Stuntleute. Und diese Szene, wo das Mädchen aus dem Lüftungsschacht rausfällt, und dann guckt sie ja kurz in die Kamera. Und das war eine Stuntfrau eigentlich. Und dann sind die hingegangen und haben das Gesicht der Stuntfrau ersetzt durch das Gesicht des Mädchens. Und das ist ein ganz kurzer Moment. Und das kriegst du eigentlich gar nicht mit. Nee. Und das ist auch damals im Kino, ist mir das nicht aufgefallen. Zum Thema in diese etwas ältere Zeitversetzung. Ja. Vor genau 20 Jahren tatsächlich. Wenn ich mir jetzt aktuelle Filmtitel angucke und jetzt diesen ganzen, tatsächlich von 1993, die Musik, die benutzt wurde, die ist richtig klasse eingesetzt worden, fand ich. Die Momente waren richtig stark, wo dann zum ersten Mal die ganzen Dinos da liefen und dann diese richtig geile Musik so. Du hast vor allem, das ist so der Verdienst von John Williams in dem Film, der ist ja dafür berühmt, dass er wirklich so Themen schafft. Wenn du dir die Musik von Star Wars anhörst, auch dieses Jurassic Park Thema, das ist ja was ganz was Ikonisches, ne? Was einfach immer wieder erkennbar. Jeder wird dir sagen, das ist der und der und der Film. Das ist so ein typischer Film, kommt auch aus dieser Zeit. Die Charaktere erst großartig getrennt werden und dann ihre eigenen Abenteuer erleben und dann durch bestimmte Ereignisse wieder an einem Punkt zusammentreffen und dann nochmal einen zweiten Klimax erfahren. In dem Fall der Angriff der Velociraptoren in diesem Besucherzentrum. Groß angelegt hast in diesem Film ist das Motiv des Computerhackers, der da so ein bisschen dick und verfressen und schlampig dargestellt wird. Und das dreht sich erst, dieses Bild, als die kleine Lex hinterher hingeht und auch selber ein Computerfreak ist und dann die Situation rettet. Tatsächlich, die Pizza ist sehr lecker. Ja. Also, lecker. Also, Jurassic Park ist mein absoluter Lieblingsfilm und ich würde ihn für alle Leute empfehlen, die Dinosaurier mögen. Was hast du dazu, Tobi? Pizza. Pizza ist lecker? Pizza ist super. Alles gut, solange ihr wild seid. Pizza. Ah, Pizza. Pizza. Please let us be big dinosaurs. Please let us die right here. Now let a billion years go by and turn us into high-priced fossil fuel. Let us be drilled out by our kings. We shall make them very rich. Now please process and refine us into geht's. Oh, gute Akustik. So, nachdem wir eigentlich gesagt hätten, dass wir in der Sommerpause gar kein neues Material produzieren, sitzen wir kurz nach Anbruch der Sommerpause schon wieder hier und produzieren irgendwas. Warum, Tobi? Ja, wir haben letztes Jahr im Spätsommer oder so Richtung Herbst haben wir bei mir zu Hause, weil du bei mir übernachtet hast, was Neues ausgedacht gehabt. Genau. Kochstudio, in dem wir dann was kochen. Das kam ja auch in der zweiten Folge von Nürnberg raus. Richtig, ja. Und das sollte eigentlich eine ganze Serie werden. Wir wollten das regelmäßiger machen. Und haben dann irgendwann das zweite Kochstudio versucht aufzunehmen. Und ich glaube, das ist in einer mittelschweren Katastrophe geendet, oder? Ja. Erinnerst du dich noch ungefähr, was passiert ist? Das Nudelrama. Das Nudelgeddon würde ich das eigentlich eher nennen. Spaghetti-Don. Spaghetti-Don. Das Spaghetti-Don. Das dann, am Ende tanzt man die Bolognese. Was? Entschuldigung. Oh. Wir fliegen gleich. Spaghetti's aus der Dose. Was? Denn jetzt geht's wie los, unsere Bolognese. Das geht voll in die Hose. Das ging wirklich in die Hose, weil ich weiß nicht, was das geritten hat, aber wir wollten eigentlich nur eine Soße mit einer, beziehungsweise Nudeln mit einer etwas experimentellen Soße machen, was aber auch eigentlich überhaupt kein Problem gewesen wäre. Das einzige, ich weiß nicht, ob ihr das inzwischen geändert habt, aber das einzige Problem bei euch in der Küche ist, ihr hattet kein Nudelsieb. Doch, aber das ist, hat gerade gepasst, dass die Dose Kidneybohne reinpasst. Das ist, war kein Nudelsieb, das war einfach nur so irgendein Abstropfsieb. Also, ja. Oder wirklich so eine Konserve mal eben. Und das ist also wirklich sehr interessant geendet. Ja, ich kann auch sagen, wo unser richtiges hin ist. Ich sollte Fleisch auftauen. Fleisch auftauen. Plastik! Hab das dann in diese Schüssel reingetan. 2 Golddublonen! Ja. Ja, und wo ist es dann gelandet? Dann habe ich es im Backofen gestellt. Die Geschichte war das! Und dann wollte ich mir eine Pizza reinschieben, weil das Fleisch für den nächsten Tag war. Und dann hat er auch vergessen, dass das Nudelsieb mit dem Fleisch da drin war. Dann konnten wir irgendwie fast ein Kilo Koteletts und diese Dose wegschmeißen. Und meine Pizza schmeckte ein bisschen komisch. Aber die waren doch schon eingeschweißt dann, ne? Koteletts waren aber schon gut konserviert. Ja, die können dann... So Vakuum verpackt. Zukunft! Die können sie essen. Ja, genau. Ja, und haben uns nie Neues gekauft. Jedenfalls fehlte da bei euch in der Küche dieses Nudelsieb. Und man sieht das natürlich nicht, weil Kochen und Audio ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil man nicht das sieht, was passiert. Aber wir versuchen dann hinterher, ich glaube, ein ganzes Kilo Nudeln in diesem kleinen Nudelsieb irgendwie abzutropfen, ne? Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Beziehungsweise möchte ich gar nicht wir sagen, weil ich glaube, derjenige, der das wirklich fabriziert hat, war ich. Aber das hört ihr dann gleich. Wie ist jetzt in der... Was ist jetzt die 12. Folge Nerd dann? Weiß ich nicht. Und du siehst zum ersten Mal, dass du allein schuld bist! Ja! Ist doch auch mal gut. Gepriesen sei Max! Was? Nachdem wir jetzt... Schnittlauch. Die 13. All. Ja, das war jetzt all. Die Folge war jetzt... Also das war jetzt irgendwie 14 Minuten oder sowas. Dann kommen wir erstmal mal an. Wir werden wieder aufhören zu hupen. Wir haben Publikum. Wir haben so Vuvuzelas und so. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Mach ich das auf Linux draus? Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Guck mal, wie der gerade so rumgedreht ist. Ich wisch. I walk a lonely road. Ja, das war ein ganz schönes Durcheinander da in der Küche, wa? Ja, ist mächtig in Sieb gegangen. Das ist jetzt 5 Minuten für überlegt für diesen Spruch, ne? Nee. Das ist mir gerade so eingefallen, ich wollte in die Hose sagen, aber irgendwie war mir das zu einfach los. Das war ja gerade ein ganz schönes Chaos da in der Küche, ne? Nachdem wir jetzt eigentlich gedacht haben. Das ist so lustig, ey. Wir machen jetzt gerade 13 Versuche, immer geht irgendwas schief. Irgendwas! Also ich möchte mal festhalten, irgendwas heißt, Tobi kichert wie ein Irrer, weil er schlonzig nicht rennt. Ah, und meine Ex-Freundin da läuft. Hat sie abgenommen? Das kenne ich an den Hintern. Hat sie abgenommen? Wir fangen nochmal von ganz von vorne an, ja? Ganz von vorne? Ganz von vorne. Oh nee! Das können wir nochmal als Outtake-Sendung komplett versenden. Was wir jetzt gerade machen? Ja. Wuhu! Outtakes mit Tobi. Was ist das Problem? Wo ist jetzt das Problem? Ich weiß nicht, wie oft du hier schlagst. Und du hast immer wieder eine Vorlage. Aber warum? Warum fange ich immer wieder von vorne an? Ja, nicht nur wegen mir. Ja, doch! Jetzt, warte kurz. Das können wir nicht machen, weil die da am Drehen sind. Aber ich hasse euch. Ich sterbe, ey. Gott! möchte ich hier für die Nachwelt festhalten. Lieber Michael, es tut mir leid, es wirst du wahrscheinlich hören, wenn dein Sohn schon tot ist, aber es tut mir leid, es ging nicht mehr anders. Es war nicht mehr anders zu regeln. Ich habe keinen anderen Sinn mehr gesehen. Mama, Papa, so wollte ich euch nicht in Erinnerung bleiben. Aber ich musste Tobias Kauling leider umbringen. Klappe die 37. Das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Jetzt ist er da am Drehen. Was ist mit euch behinderten Fickern los, ey? Ich war da wieder mit dem Kanu durch und habe keine Ahnung. Was denn? Tote Ente. Rot und gelb. Was ist das? Ich gerade habe ich echt meine Kierphase, ey. Ist gerade alles lustig. Ja, du bist behindert. Guck das. So, nachdem wir eigentlich gesagt hatten, dass wir in den Sommermonaten ja eigentlich gar keine Sendung mehr produzieren wollen, kein neues Material, sitzen wir tatsächlich kurz nach Anbruch der 99 Sommerpause schon wieder hier und produzieren was. Warum? Weil, warum? Erzähl uns. Soll ich einfach so das Intro machen? Ich möchte das gerne machen. Also das soll ich sagen? Ich frage nicht, ich weiß nicht ganz einfach, ob das richtig ist, was ich sagen soll. Dann sag's doch einfach, dann sag ich dir schon, ob es richtig ist oder nicht. Ja, dann kommen wir einfach, fängt auf jeden Fall voll an. Ja, warum wohl? Diesmal ich kann hier doch nicht schneiden. Ja, das ist ja auch alles in Ordnung. Ja, dann muss ich von vorne anfangen. Ich weiß doch gar nicht, was daran so lustig ist. Du bist gerade extrem scheiße. Ich finde es lustig, weil du wieder alle gleich tot lachst, immer wieder von vorne anfängst. Ja, entschuldige mal, aber das habe ich mir jetzt immer auch nochmal einfach angewöhnt. Ja, okay. Vernünftig auf eine Sendung einzugleiten. Ich finde da überhaupt nichts Lustiges dran. Und ich finde dein Verhalten gerade totaler Kanone. Tut mir leid. Ja. Du willst nur eine reguläre Sendung durchhalten. Ich war gerade meine... Deine 15 Minuten Assi. Das waren deine 15 Minuten Assi. So. Dass wir das auch mal auf dem Band haben. Ja. Ich hasse dich. Schön. Clear. Clear? Etwas zerbricht gerade. Klammern. Was zerbricht denn? Weiß ich noch nicht. Dein Rest Würde ist auf den Boden gefallen und zersprungen. Ja, es geht um mich. Am Ende wird irgendwas umgeschmissen. Hast du irgendwas klirren gehört? Noch nicht. In dir? Hast du Glasknochen? Nein. Okay. Jetzt kann ich räumen, gerade in dieses Mikrofon reinrede. So. Jetzt reißt er sich auch noch extra zusammen. Das ist unfassbar. Also, du hast das eben nicht gemacht, ich mal ein bisschen zusammengerissen. Jetzt machst du es auf einmal, aus Prinzip. Nee, so. Weil es jetzt nicht mehr so lustig ist. Ach, das war es eben schon nicht. Für mich schon. Das ist ein Unterschied. Du weißt, wie es mir mit Max geht. Ich lache mich tot und Max sitzt da. Nee, ich hab nicht. In dieser Situation Besucher der Max dann. Ja, weiß ich. Armer Max. Ich merke öfter an mir selber, wie sehr ich ihm manchmal zusetze. Aber in der Sekunde genieße ich das. Ich glaube, du auch, ne? Hallo, Max. Maximilian. So. Diese Drehspastis da, die regen mich auf. Ey. Könnt ihr mit Avocado nicht einfach irgendwo aussteigen? Auf jeden Fall, das geht gleich ins Wasser. Warum bin ich an hier? Guck mal, da kommt ein ganz kleines Entchen angeschwommen. Aber süß. Oh, das ist gerade ein Bild für die Götter. Hier sind gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das kann darf man einen Augenblick sehen. Ich wollte es aber zählen. 7 kleine Entchen! So. Nachdem wir ja eigentlich jetzt hier zwischen der... Max, bitte mal deine Nase putzen, du hast so ein Popel an der Nase. Ja. Doch, hast du. Das ist auf dem Band. Achso, das war dein Gesicht, Entschuldigung. Und der Captain Calamari nochmal. Ich habe am Wochenende erstmal 6 Folgen von euch nachgeholt. Das heißt 12 plus Stunden freiwillig eurem Gesabbel zugehört. Oh, ja. Erstens. Das macht noch nicht mal der Sepp. Jetzt kommt die Kritik. Erstens. Macht das Ding zweimal wöchentlich. Kriegt man leider nicht hin. Gilt auch für die Nerds, falls die hier mal mitlesen. Also, die Nerds? Achso, Nerds. Nerds. Oder das. Okay. Ja, okay, mir ist endlich eingefallen, was mein Guilty Pleasure ist. Es ist ein altes PlayStation 2 Spiel namens Digimon Rumble Arena Nummer 2. Digimon Rumble Arena 2. Select your Digimon. Gabumon. Ready? Die schlechte Variante von Super Smash Bros., oder? Ja, genau. Ich kenne das Spiel. Hast du es auch früher gespielt? Ich habe den ersten Teil, glaube ich, gespielt. Auf der normalen PlayStation gab es das, glaube ich. Den ersten Teil. Der zweite Teil ist, glaube ich, auch für GameCube rausgekommen. Den wollte ich mir eigentlich auch holen. Mm. Digimon Rumble Arena 2 sollte praktisch Super Smash Bros. Mit Digimon sein. Ja. Aber was einen wirklich so auffällt, wenn man das Spiel länger im Multiplayer spielt, also so als ich das als Kind gespielt habe, war es alles ganz klasse und super und ist mir auch nie negativ aufgefallen. Aber die Balance des Spiels ist total kaputt. Einige Digimon sind total übermächtig. Man kann solche Combo-Ketten machen, mit dem man den Gegner so auslöschen kann. Und das sorgt auch immer wieder für Frust. Auch wenn ich und Felix das zusammen spielen, wir zanken uns da manchmal richtig. Es regt uns richtig auf. Da versuchen wir auch immer selber irgendwie welche Regeln zu machen, so wie keine Attacken dreimal hintereinander bei bestimmten Digimon und so. Oder den nehmen wir erst gar nicht. Oder damit wir nicht irgendwie ein Digimon haben, das über einen anderen unfairen Vorteil hat, suchen wir die alle mit Zufall aus. Und dadurch geht halt eine Menge Spielspaß verloren. So kaputt ist das Spiel nicht. Also grafisch ist das für ein PS2-Spiel recht gut. Du hast eine ganz vernünftige Auswahl an Digimon, obwohl ich mir damals vor allen Dingen auch immer mehr gewünscht habe. Ja, die war relativ mau, die Auswahl, ne? Ja, dann hattest du teilweise auch noch die Digimon aus dieser einen Staffel reingemixt, da wo die Menschen zu Digimon werden. Ja, das war Digimon. Das war, glaube ich, nur dieses Agunimon. Ich wollte immer den Wolf haben. Ich fand den Wolf immer so toll mit den Lichtschwertern. Wie gesagt, erste Digimon Rumble Arena haben wir damals, mein Bruder und ich, auf der PlayStation gespielt. An PlayStation-Spiele ranzukommen war früher ja nicht so das Problem. Das ging ja relativ fix. Und als ich es mir dann für GameCube holen wollte, hatte ich dann schon keinen Bock mehr auf Digimon. Und da war es dann irgendwie auch schon nicht mehr so wichtig. Okay. Möchtest du noch ein zweites Guilty Pleasure ein? Das weißt du ungefähr, in welche Richtung das gehen kann. Ja, da fällt mir doch ein. Auch relativ viele PlayStation 2 Spiele. Und ansonsten spiele ich mich jetzt die Musik von Digimon ein. Experiencing technical difficulties. Please stand by. Please stand by. Please stand by. Please stand by. Please stand by. Please stand by. Please So, nachdem wir ja eigentlich gesagt hatten, dass wir in der Sommerpause gar nicht großartig produzieren, sitzen wir jetzt hier kurz nach Anbruch der Sommerpause schon wieder, Tobi. Warum? Ja, wir sitzen hier, weil wir jetzt das Intro zu unserer nächsten Folge aufnehmen wollten. Ja. So habe ich das eigentlich jetzt nicht gemeint. Und dass wir das war gerade meine Frage, du meinst, sag's einfach. Sollen wir mal Rollen tauschen, du moderierst ein und ich sag, warum wir hier sitzen? Ja. Warte kurz. Schlanzig. Nein, darüber lache ich nicht. Ich muss jetzt genau das sagen, wo ich gerade die ganze Zeit gelacht habe, fällt mir gerade sehr schwer. Okay. Das ist was anderes. Nee, weil das ist ein guter Einstieg. Also, wir befinden uns jetzt gerade hier in der Sommerpause, obwohl wir beschlossen hatten, in der Nerd-Sommerpause nichts aufzunehmen, sitzen wir schon wieder hier direkt. Okay, Steffen, warum sitzen wir hier? Also, das liegt an der Schwerkraft, die wirkt so auf den Körper, dass sie dich... Jetzt kommt der Redenscheiß von Steffen. Du hast mich gefragt, warum wir hier sitzen. Das liegt daran, weil die Schwerkraft uns auf den Boden zieht. Und wenn wir uns so hinsetzen, dass der Popo auf der Erde ist und die Beine so, dann sitzt man. Das ist so anatomisch, biologisch, physikalisch. Halt die Schnauze. Der wird gerade zunehmend schlechter, bitte machen. Ja, okay. Nachdem wir uns jetzt vorgenommen hatten, in der Sommerpause nichts aufzunehmen. Jetzt haben wir uns das vorgenommen. Professional Face. Herr Kefferman, ich mach das. Ach, schade, machen wir neu. Mach einfach eben. Ich kann das. Kompetenz, Mann. Dann. Also in die Mitte legen, guck mal. Zollqualität. Oh. Lieber so. Ja, okay, dann so. Glaub mir. Los geht's. Los geht's. Nachdem wir uns vorgenommen hatten, in der Sommerpause von Nerd in der nichts aufzunehmen, sitzen wir jetzt schon wieder hier. Steffen, warum sitzen wir hier? Ja, ich meine, ich hatte gerade den Faden verloren. Ich hasse nicht. Mach mal. Ich kann ganz schnell das Intro eben. Ich kann das in 20 Sekunden eben selber aufnehmen, das ist nicht das Problem. Was soll ja ein Dialog herstellen? Ich hab das jetzt von meinen Händen hingekriegt. Aber du hast einmal irgendwas von Gravitation gelabert, einmal hast du irgendeinen Faden verloren. Gravitation. Gravitation. Ja, klar. Gravity. Okay. Entschuldigung. Marc Pepinello. So. Mach nochmal herzlich willkommen bei Nerd. Dein Name ist? Okay. Herzlich willkommen bei Nerd. Mein Name ist Tobias. Ich sitze hier mit? So doch nicht. Mach mein Name ist, erzähl ein bisschen und dann sag, Steffen, was hast du dazu? Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd. Wir sitzen jetzt hier gerade an einem schönen Plätzchen an der Ems. Was hast du vergessen? Mein Name ist Piscoling. Das ist Jackass. Nicht Cowling. Ich weiß. Ich wollte das an nichts. Gerade sind wir so an der Ems und ich bin Tobias. Wolltest du nicht. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd. Ich bin Tobias. Wir sitzen jetzt gerade hier schön an der Ems. Wir, das sind ich und Steffen. Das bin ich. Richtig. Zumindest die meiste Zeit, aber naja. Ja, Schizophrenie ist ein Problem. Schizophrenie ist das nicht, das ist, was du meinst, ist eine multiple Persönlichkeitsstörung. Wir fangen noch voll an. Ja. Also da können wir auch noch mal eine Outtake-Sendung selber draus machen aus diesem. Ich wollte immer nur mal 2 Minuten vorne noch eine Minute hinten. Ne? Das ist unheimlich schwer für dich. Also, für mich? Ja. Du versaust es also jetzt mal. Ja, in 80% der Fälle hast du es versaut. Wir haben es 12 Mal probiert und du. Ja, du halt Mund jetzt. Halt jetzt den Mund! Das machst du falsch, das geht so. Ja, du bist der Spezialist für. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd. Wir sitzen hier gerade an einem schönen Platz an der Ems. Ich bin Tobias. Nochmal von vorne. Ich bin Ems. Du hast mich angetippt, das habe ich. Ja. Solche Dinge. Du sollst herzlich willkommen bei Nerd. Ich bin. Ja, okay. Herzlich willkommen bei Nerd. Ich bin Tobias. Wir sitzen hier gerade an der Ems. Wir, das sind ich und Steffen. Das bin ich. Nachdem wir uns jetzt. Fuck. Ich hab schon jetzt gesagt. Letzter Versuch. Ich schwöre dir, ich kann das. Mit 3 Fingern. Nicht so schwören, sondern so schwören. So. Herzlich willkommen bei Nerd. Ich bin Tobias. Und ich bin manchmal so müde. So. Mach nicht so. Wenn ich das sehe, dann muss ich lachen. Ich mach das wird dann wirklich die Kontenance behalten. Es muss ja unheimlich schwer sein, bei ihm zu sagen, wo man ist, wer man ist und was man hier gerade macht. Das scheint ein unheimliches Problem zu sein. Okay. Situationsbeschreibung. Halt doch mal den Mund hier! Das muss man reden und lachen hier! Ich bin nicht aggressiv! Ganz schon mal Glück! So. Jetzt. Mann. Das ist so behindert. So. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd. Ich bin Tobias. Wir sitzen jetzt hier gerade an der Ems. Wir, das ist ich. Und Steffen. Weil ich gar nichts sagen wollte. Nein, noch nicht. Deswegen hab ich auch so... So, nochmal jetzt. So. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd. Ich bin Tobias. Wir sitzen jetzt hier gerade an der Ems. Wir, das sind ich und Steffen. Das bin ich. Wir hatten uns vorgenommen... Mach einfach... Ich hab ewig gejobbt, noch nicht merkt hat. Das ist grad schlimm. Komm, wir tauschen die Rolle nochmal. Du bringst mich aus der Fassung. Okay, ich mach das jetzt. Bitte beruhig dich einfach mal. Durchatmen. Also, warte kurz, gib mir 5 Sekunden. Durchatmen. 23, 24, 25. Herzlich willkommen bei Nerd und Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Mein Name ist Tobias. Steffen! Ja. Herzlich willkommen bei NotNotNot, dem Discord. Das ist schwierig heute, ne? Das ist kein einfaches Wort. Discordianisch. Nein. Der Discord. Podcast. Der Podcast. Super suit? What? Where is my super suit? I am where? Dare you to? I need it! Don't you think about what I'm about to do with no dare and do? We've been planning this dinner for 2 months! The public is in danger! My evening's in danger! You tell me what I saw this woman! We are talking about the greater good! Greater good? I am your what? I'm the greatest good you are ever gonna get! Eins fällt mir noch ein. Das ist so ein altes PS2-Rollenspiel. Das heißt The Bard's Tale. In a world of peace, there is a legend 1,000 years old of an unspeakable evil and the battle between darkness and light. But when an ancient enemy awakens, an unlikely hero would be chosen to save humanity once more. Could you be any more cliché? Sounds dangerous. I think I'll pass. The Bard's Tale, a serious quest to save the world from In Exile Entertainment. This game has not been rated. The Bard's Tale sollte dir als Retro-Gamer auch ein Begriff sein. Ja, hab ich auch. Und The Bard's Tale ist so eine Neuauflage dieses Spieles. Und das ist so ein richtig billiges und generisches Hack and Slay. Ja. Aber dann, oh, dieses Spiel ist so witzig. Ehrlich? Das ist... Der Humor dieses Spiels ist so genial, so ein richtig bitterböser britischer Humor. Und du hast immer den Barden, das war in den Originalrollenspielen nur so eine Klasse halt unter vielen. In dem Spiel ist das halt so eine eigenständige Figur. Das ist so ein komischer Abenteurer, Halunke und Damenaufreißer, der durch das Spielen seiner Laute Kreaturen beschwören kann. Okay. Die zweite Hauptfigur, in Anführungsstrichen, ist der Erzähler. Und mit dem Erzähler hat der Bade dann auch immer so Schlagabtausche. Zum Beispiel bist du am Anfang in dieser einen Taverne und kriegst so die Quest, in Anführungsstrichen, dieser armen Witwe zu helfen, die riesige Ratte, die in ihren Kellerhaus zu erschlagen. Also auch wieder Ratten, so ein Rollenspiel-Klischee. Und dann ist er gerade im Hinterzimmer und was sieht der Bade? Eine Truhe. Und der Erzähler, ja, und natürlich begann der Bade sofort, sich die Erbstücke der armen Witwe an sich zu reißen. Oder später, dann ist er halt zum ersten Mal im Wald und tötet ein paar Wölfe. Und der Erzähler erzählt, und neben Fell und Sehnen und Fleisch hat der Bade einige sehr teure und wertvolle Haushaltsgegenstände im Magen der Wölfe vor. Das ist diese Rollenspiel-Klischee ist auch ja, ganz gut aufgepackt. Ja. Ne? Ja, cool. Das ist herrlich. Hattest du immer so die Möglichkeit, du hast nicht immer so verschachtelte Dialoge, sondern immer die Möglichkeit, entweder sarkastisch oder ehrlich zu antworten. Ja. Und je nachdem, ob du sarkastisch oder ehrlich antwortest, da musst du allerdings immer raten, kriegst du hin und wieder Vorteile. Okay. Im Spiel zum Beispiel, du kommst irgendwie ohne Geld zu bezahlen zu müssen in eine Stadt an einer Stelle. Ich weiß auch gar nicht, ob man das irgendwie, ob einem das nicht passieren kann. Auf jeden Fall, dann wirst du verbannt, weil du diesen einen Kerl, den du dir schnappen solltest, den einen Verbrecher halt nicht kriegst, weil du den laufen gelassen hast. Okay. Auf der Rückseite wurde das auch so angepriesen, ja, mit absoluter Entscheidungsfreiheit und so. Und da habe ich mir da halt auch nochmal was anderes vorgestellt. Da habe ich mir eher so was wie Dragon Age damals vorgestellt. Halt, wo es noch gar kein Dragon Age gab. Und dann war da halt nur dieses beschränkte Entscheidungsfreiheitssystem dabei. Ihr seid einfach armselig. Der letzte, der war schlecht. Es geht voller Blüter, wenn du dich hier mal... Fingerdrum. Anmachen, hast du da drauf getatscht und dann konnte das Geräusch machen. Willkommen bei Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Mein Name ist Steffen, aber ich bin auch heute wieder nicht alleine hier, denn nein, bei mir ist der Tobias. Das bin ich. Das bist du. Und wir sitzen auch heute hier nicht ohne Grund, denn, ja, wie soll ich sagen, wir haben im letzten Jahr ein Audio-Experiment, möchte ich das nennen, mal aufgenommen. Das war das sogenannte Koch-Koch-Koch-Studio. Ja, das war lecker. Und das ist tatsächlich mal auch veröffentlicht worden vor... Urzeiten, nämlich in Folge 2 unser erstes Kochstudio, wo wir einen relativ einfachen Salat aus Mais und Bohnen gemacht haben, ein bisschen so Kuhkäse dabei. Und das war noch nicht so wirklich herausfordernd. Aber dabei sollte es ja nicht bleiben, oder? Nee. Wir hatten vor, eine Folge In der nächsten Folge wollten wir dann etwas mit Spaghetti machen. Richtig. Wir hatten uns dann 1 Kilo Nudeln gemacht. Wir hatten richtig Hunger. Und irgendwie das Nudelsieb, was wir hatten, was kein richtiges Nudelsieb war, sondern irgendwas abgießen. Da passte dann ungefähr vielleicht 1/4 da rein. Ja, das ist im Prinzip wirklich nur irgendwas, wo man Konservendosen mit weggießt oder Fruchtwasser von so Pfirsichen oder so. Ja, das kommt ganz gut hin. Auf jeden Fall ist alles in der Spüle gelandet, wir hatten es versucht zu retten und nichts mehr dabei rumgekommen. Und diese Aufnahme, die hört ihr jetzt. Viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen beim Nerd-Nerd-Nerd-Kochstudio. Und heute halte ich mich mal dezent im Hintergrund. Und hier ist Ihr Moderator, Tobias! Ich bin wieder mal in Haunhorst im Nerd-Nerd-Kochstudio, das bei Tobi zu Hause ist. Und deswegen bin ich eingeladen, der hier. Richtig, ich habe mich extra eingeladen. Schweinsladen hier. Und wir kochen heute, was kochen wir heute? Also wir können einmal den Kühlschrank mal einöffnen und dann... Ja, wir gehen einmal zum Kühlschrank. Es geht heute nur Steak vom Schwein. Schwein! Und, oh, jetzt haben wir Knüller. Dazu, weil wir heute großen Hunger haben und Sarte. Dann haben wir noch dazu eine Portion Spaghetti. Wo hast du jetzt aus dem Kühlschrank geholt? Dazu machen wir uns aus feinem Brunch. Brunch? Brunch? Zwei Eiern, Sahne. Nicht von Tobi. Nee, weil wir wollen ja auch nur für 2 Personen essen, nicht in Somalia ein Kinderdorf füttern. Grünen Emmental in die Soße reinkommen. Wir essen das übrigens alles getrennt. Das heißt, wir machen 2 Spiegeleier, geschmolzene Käse, ein ganzes Paket Nudeln mit der Plastikfolie. Nee, dafür verlasse ich nicht meinen Namen verschwenden und Scheiß mache ich nicht mit. Wollen wir anfangen zu kochen? Ich hab zum letzten Mal was gegessen. Vor 5 Minuten. Wer wird das anfangen so? Oh, wir sollten nicht beide Pakete machen, sonst haben wir wieder ein Problem mit abschöpfenden Nudeln. Habt ihr keinen vernünftigen Durchschlag? Nee, weil ich habe den im Ofen liegen lassen, wo ich den Ofen anhatte. Bitte was? Ich hatte den im Ofen... Du hast also gar keinen Durchschlag mehr. Das Kochenlernen habe ich von meiner Mama kennengelernt, die wir nicht haben. So. Jetzt kannst du einfach den Topf da auf den Herd. Nein, da wollte noch Wasser rein, aber Salz, aber kein Öl, weil durch das Öl, wenn da Öl dran ist... Dann können die Nudeln die Soße nicht ganz aufnehmen. Ja. Das habe ich selber herausgefunden, indem ich Steffen nicht gefragt habe. Und ich habe vor dieser Kochshow nicht gegoogelt. Offiziell. Zumindest ist es nicht nach Kochen. Und der andere. Ja. Guck mal. Ich bin Magneto. Magneto mit Schallwellen. Muss ja auch Pipi, wenn es Wasser läuft. Ja. Soll ich gleich hier? Winkelpause! Koch, Koch, Kochstudio. Das ist heute. wenn ihr sehen würdet, wie wir dazu tanzen, dann würdet ihr das nicht gucken. Wie die Hamster, Leute. So, Salz. Hast du mich jetzt gerade Hamster genannt? Ich dich? Für dich nicht. So, nachdem ich mich jetzt verachtet habe, geht's weiter. Jetzt setzen wir der Wasser großer Hitze aus. Und zwar der Hitze Nummer 6. Yeah! Komm, wir heizen ihn an. So, wie lange brauchen die Minutensteaks? Die haben ja den Titel Minutensteaks, das heißt, die brauchen bloß ein paar Minuten, oder? 6. Gut. Was? Das sind 6? 8! 8 Stück? Nein. 8 Minuten brauchen die? Nein. Warum heißen die 8-Minuten-Steaks? Hab ich sowieso nicht verstanden. Warum heißen die Minutensteaks? Weil ich möchte gerne eine inoffizielle Google-Pause machen. Jetzt müssen wir tatsächlich warten. tatsächlich war ein bisschen Wasser kocht. Das ist ein bisschen nasi gerade. Egal, die Stimmung kocht. Die so, brauchen wir zwei Pfannen oder geht das in einer? Was? Brauchen wir da zwei Pfannen oder geht das in einer? Was denn? Das Braten. Kann man das so raten? La! Ist das gewürzt? Das kannst du nachher selber machen, wie du nach dem Belieben möchtest, aber Papa, solltest du nicht würzen. Ich hole mal. Du weißt, wo bei euch die sind bei euch im Schrank im Flur. Warum auch immer. Weil wir einen neuen Kühlschrank haben, sondern einen Schrank im Flur. Vor sehr lange Zeit. Vorsicht, geh mal. Dann nehmen wir jetzt ein Lied, was niemand kennt. Drop the bass. Das ist nicht fertig gehen. Schon wieder. Geh doch nach Hause. Ist das weit? Nach Hause? Ja. Du bist schon zu Hause. Das ging schnell. Ja, ne? Fertig. Bring über den Käse in Sicherheit. Von dem Käsemeister. Kann das bloß sein? Ja, hallo. Das geht sie gar nichts an. Eieieiei, das ist mio. Ist ja mio, mi gusta gar nicht immer. Pizza, basta! Basta! Und damit bin ich befreundet. Tobi, ich wollte bring die Fernbedienung wieder weg. Ja, vor allem, das hat man auch nicht gesehen, dass du die Fernbedienung gerade aus deinem Zimmer geholt hast. Ja, man warten darauf, dass die Nudeln kochen, das ist immer das Längste. Ja. So, wir haben noch gar nichts gekocht, noch überhaupt gar nichts gekocht. Kommt nur Gedümmels raus, wir haben bis jetzt nur den Outtake. Nur Scheiße gelabert. Wie episch das ist. Junge, nimm jetzt die Nudel aus dem Mund. Feiner Kräuterbrunsch. Ja, ganz feiner Brunsch. Und wir hätten das so wie Partiro machen müssen, so ein YouTube-Video. Im Internet? Dein und mein Gesicht im Internet? Stimmt, dann werden die alle neidisch. Wenn ihr jetzt ein Fettsäcke da uns zuhört! Entschuldigung. Wir haben doch gesagt, dass wir nur 5 Zuschauer haben, davon sind 4 unsere Eltern. Ja, der Salat vom letzten Mal hieß Großmutters Mexiko Carambo Carajo Salat. Ich glaube, wir brauchen Spider-Man. Spider-Steffen, Spider-Steffen. So, ich glaube, das Wasser kocht immer noch nicht. Es ist nach einer halben Stunde endlich so weit, dass wir kochen können. Inträumte! Ja, du weißt, wie man das meint. Machen wir etwas ganz Schwieriges, weil wir tun die Nudeln einfach ins Wasser. Nee, aber auf einmal. Ja, alle auf einmal. Kommt uns dran. Wir gießen die Nudeln ganz anders an. Das passt schon. Okay, kannst du die Nudeln werfen? Da können wir eigentlich in der Zeit schon mal die Soße vorbereiten. Für die Soße brauchen wir ein Paket Brunch. Haben wir. Man kann aber jetzt auch jeden anderen Kräuterquark nehmen, den es so gibt. Der Vorteil an Brunch ist, den gibt es immer in verschiedenen Varianten. Und der ist cremiger. Das ist für mich egal. Ja. Dadurch, dass man eben viele Varianten von diesem Brunch-Zeug hat, kann man sich das Rezept auch alle paar Wochen mal machen, ohne dass es langweilig wird, weil es schmeckt immer anders. Ja, aber Brunch das ist auch echt auf dem Packen, dass es auch zu kochen ist, aber nicht. Richtig. Ja. Ich brauche nicht brunchig. Ich brauche noch einen neuen Löffel, der ist in die Spüle gefallen. Ich spüle jetzt mal ein bisschen über. Jetzt muss man sehen. So. Sahne tun wir zuerst rein. Sahne kommt rein. Du hast mir das mal durch. Sahne kommt zuerst rein. Okay. So. Dann darfst du aber jetzt die Eier dann einschlagen. Mach das bloß. Und jetzt machen wir fertig. Wo ist denn Eier zum Licht? Warte, habe ich hier noch eine Hand. Dann rühr schon mal durch und du kannst in der Zeit den Käse dazugeben. Nein, den Emmentaler bitte. Den geriebenen Käse. Ich hätte hier auch noch eine Schere. Großartig würzen muss man das jetzt nicht mehr, weil an dem Öl ist natürlich Salz dran. An dem Brunch ist natürlich auch Gewürz. Den Brunch tun wir gleich darüber, der schmilzt nämlich dann ab. Das ist auch kein Problem. Und dann können wir eigentlich mal den Nudeln abgießen, gucken, ob die schon fertig sind. Wieso vielleicht mal anfangen, das Fleisch zu machen, dass die Nudeln nicht abkühlen? Ja. Können wir eigentlich auch, ja. So. Das ist mir groß. Nein, du bist noch nicht fertig. War schon sehr lecker. Dann lass mich mal hin. Voll neue Gabel. So, hast du da schon Pizza drauf gemacht? Musst du ein bisschen Öl reinnehmen? Nein, ich brauche den mal schlaffer. Okay. Ist auch hart. Gib mir mal ein bisschen den Deckel von dem Topf. Nein, jetzt brauchst du noch nicht drauf, den machen wir gleich. Hast du die Nudeln jetzt ausgemacht? Ja, weil die gleich ziehen jetzt einfach gar. Weil sonst werden die, sind die Nudeln gleich fertig, die Soße drauf und das Fleisch noch nicht. Das ist gerade der gelobte Katastrophen-Podcast, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl. Ja, das geordnete Chaos. So, Tobi, brech jetzt das Fleisch an. Was machst du damit? Damit? Ja, du legst es in die Pfanne, ne? Ich warte halt nur, bis es heiß wird. What's up for strange in the neighborhood? Who you gonna call? Team Titans! When there's trouble, you know who to call. Ghostbusters. Ghostbusters. Nun gehst du jetzt ab. Okay. Hey! Er zippelt langsam. Ich will nur mal ein bisschen komplett erklären, was wir alles essen. Ja, das machen wir gleich nochmal. Ich brauche doch den Durchfall. Ja. Oh nein! Obere kann man noch essen. Ey, ich hasse mich gerade selber dafür. Ja, dann müssen wir gleich nochmal Nudeln kochen. Ich habe gerade die Nudeln verunglückt. Ja, komm, die Nudeln haben wir jetzt einfach mal beschissen. Ganz ehrlich. Ja. Sollen wir eine Portion Nudeln, dann haben wir fertig, dann machst du das mit dem Fleisch. Runternehmen. Kann man, dass es kalt wird. So, wir kochen nochmal Nudeln. Ja, das war ein Spaß gerade, oder? Ja. Hat nicht so gut geklappt. Ne? Kann man eigentlich nochmal erörtern, warum ihr einfach verdammt kein Nudelsieb bei euch hattet? Wolltest du die Geschichte nochmal erzählen? Ich hab's voll versenkt. Ja? Im wörtlichen Sinne, denn ich hab's im Backofen gehabt, hatte da ein Kilo Koteletts drin, ein Nudelsieb. Die waren halt für den nächsten Tag. Ich hab mir abends eine Pizza gemacht, die war allein zu Hause. Und hab dann den Backofen angemacht, hab vergessen, noch das Nudelsieb mit dem Fleisch da rauszuholen. Und das ist dann voll angesenkt und... Dann hatten wir keins mehr. Aber schnell, dass wir eben rübergehen zu eurer Nachbarin und uns ein Sudelsieb holen, machen wir das in diesem kleinen bräunlichen. Da kommt schon wieder dieser Rasenmäher-Motorboots-Typ wieder. Das ist so lächerlich. Aber wir sitzen hier an einem, das Wetter ist noch okay, aber es zieht sich gerade irgendwie bedenklich zu. Jedenfalls war das jetzt das verlorene, sogenannte verlorene Kochstudio. Ich nenne es auch gerne das Spaghetti von Armageddon und Spaghetti. Ja. Das Armaspaghetti. Ja. Oder ungefähr, das war das auch. Und ich glaube, es musste so, ja, so über 10 Folgen dauern, bis ich mal wirklich zugegeben habe. Ja, da habe ich Mist gebaut. Und ich war live dabei. Du warst live dabei und ich habe es auch in deinem Beisein heute zugegeben. Ja. Ja, das, weil wir hatten Gott sei Dank noch ein zweites Paket und das war ganz angenehm. Ja. So, und das war jetzt das verlorene Kochstudio. Wir wünschen euch noch einen schönen Restsommer. Wahrscheinlich nehmen wir morgen noch mal was auf. Bis die Tage. Wir singen. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin Lilifee. Prinzessin Lilifee. Dankeschön, auf Wiedersehen. Maybe if I lose my disguise. at me. Might be losing my mind, but I'm glad to be. I'm actually speaking factually. And if you agree with me, give it that to me. We all got a screw loose, just unfasten me. Maybe I'm crazy, at least I'm not alone, babe. There's a body on the floor, and the crazies are coming to life. Whoa, I can't take it anymore, 'cause they're crazy, but maybe they're right. Whoa, shut the windows and the doors, 'cause they're crazy, but maybe they're right. Also es war einmal auf einer weit entfernten Insel und da waren ganz viele Dinosaurier.